Parteigenossen und Genossinnen. Nationalsozialisten. Der 24. Februar ist für uns immer ein tiefer Erinnerungstag und mit Recht. Für die Bewegung begann an diesem Tag aus diesem Saal der staunenswerte Siegeszug, der sie an die Spitze des Reiches zur Führung der Nation und damit zur Gestalterin des deutschen Schicksals machte. Für mich ist dieser Tag auch sehr viel. Es ist an sich, glaube ich, sehr selten, dass ein Politiker 21 Jahre nach seinem ersten ganz großen öffentlichen Auftreten vor die gleiche Gefolgschaft hintreten kann, um ihr dasselbe Programm zu wiederholen wie am ersten Tag. Ein seltener Fall, dass ein Mann 21 Jahre das Gleiche predigen und auch das Gleiche verwirklichen durfte, ohne sich auch nur einmal von seiner früheren Erkenntnis oder seinem früheren Programm entfernen zu müssen. Als wir im Jahr 1920 in diesem Saal zum ersten Mal zusammentraten, da erhob sich bei vielen sicherlich die Frage, ach, eine neue Partei, schon wieder eine neue Partei. Weshalb eine neue Partei? Haben wir nicht schon genügend Parteien? Wenn nun die neue Bewegung nicht anderes gewesen wäre oder hätte sein wollen als eine Fortsetzung früherer Parteien, als eine Vermehrung dieser Parteien, dann allerdings wäre dieser Einwand wohl zu Recht erhoben worden, denn Parteien gab es damals ja sicherlich mehr als genug. Allein, es war das doch etwas ganz anderes. Als alle damals bekannten Parteien und Parteigründungen eine Bewegung entstand, die zum ersten Mal von vornherein erklärte, dass sie es nicht beabsichtige, bestimmte konkret umrissene Interessen einzelner Volksschichten zu vertreten. Zum ersten Mal eine Bewegung, die von vornherein darauf verzichtete, von einem bestimmten Teil der Nation in Beschlag genommen werden zu können. Keine Vertretung bürgerlicher, keine Vertretung proletarischer Interessen, keine Vertretung von Land und keine Vertretung von Stadt, keine Vertretung katholischer, aber auch keine protestantischer Belange, keine Vertretung einzelner Länder. Eine Vertretung, die zum ersten Mal ganz klar in den Mittelpunkt all ihrer Gedanken das Wort deutsches Volk setzte. Keine Klassenpartei, insofern sie nicht der rechten oder der linken Seite, wie man damals die Nation zu trennen versuchte, sich verschrieb, sondern auch hier vom Anfang an nur ein Ziel im Auge hatte, das deutsche Volk in seiner Gesamtheit. Damit begann natürlich ein heldenhafter Kampf, der von vornherein fast alle gegen die Bewegung führen musste. Und so ist es denn auch gekommen. Und trotzdem lag in dieser Zielsetzung schon das Entscheidende. Und dass ich heute nach 21 Jahren wieder vor Ihnen stehen kann, ist nur dieser Zielsetzung zu verdanken. Dieser klaren, eindeutigen Zielsetzung, die die Bewegung nicht zur Dienerin einzelner bestimmter und grenzter Interessen machte, sondern die sie über alle besonderen Verpflichtungen hinweg zu einer einzigen erhob, zur Verpflichtung, dem deutschen Volk im Gesamten zu dienen, seine Interessen wahrzunehmen, über alle augenblicklichen Spaltungen oder Begriffsverwirrungen hinweg. Wir waren damals in dem großen Zusammenbruch. Versailles lastete drückend auf uns allen. Und es war verständlich, dass beklommenen Herzens im ganzen deutschen Volk und Reich überall einzelne Menschen sich aufmachten und versuchten, einen Weg zu finden, der herausführen würde können aus diesem namenlosen Unglück. die Ursachen dieses Zusammenbruchs, und das war das Entscheidende, sie wurden verschieden gesehen. Es waren ohne Zweifel schwerste politische Fehler gemacht worden. Nicht etwa in den Jahren des Kriegs, sondern viele Jahre vorher bereits. Man sah das Ungewitter kommen. Man sah gewisse Hetzer in der Welt, es sind die gleichen, die das Geschäft auch heute besorgen, gegen Deutschland, Europa mobilisieren. Und obwohl sie nun günstige Gelegenheiten geboten hatten, diesen Hetzern entgegenzutreten, und zwar zur Zeit entgegenzutreten, haben die damaligen Reichsführungen hier versagt, politisch versagt. Auch seit Beginn des Krieges war die politische Führung nach außen, nach innen denkbar ungeschickt. Psychologisch fehlerhaft, durch und durch fehlerhaft. Also ohne Zweifel ein schweres Verschulden der damaligen politischen Führung auf fast allen Gebieten, nur auf einem Gebiet nicht. Einen Vorwurf durfte man ihnen nicht machen. Den Krieg hatten sie nicht gewollt, im Gegenteil. Wenn sie den Krieg nämlich gewollt hätten, dann würden sie sich sicherlich anders darauf vorbereitet haben und sie hätten einen günstigeren Zeitpunkt gewählt. Im Gegenteil, ihr größtes Verbrechen, wenn man einen Fehler so bezeichnen darf, war, dass sie, obwohl sie sehen mussten, dass der Krieg kam, nicht selber zur entscheidenden Stunde und zur besseren Zeit handelten. Es sind auch militärische Fehler gemacht worden. Viele militärische Fehler. Aber trotz alledem bleibt eine Tatsache bestehen. Über 4 Jahre lang hat der deutsche Soldat als solcher unbesiegt dem Feind seine Stirne geboten. Ein Heldenepos einmaliger Art hat sich in diesen 4 Jahren vollzogen. Ganz gleich, wie groß unsere Siege nun sein mögen, wie groß die Siege der Zukunft sein werden, immer wird das deutsche Volk mit andächtiger Rührung und tiefer Ergriffenheit auf diese große Zeit des Weltkriegs zurückblicken, da es vereinsamt und von aller Welt verlassen einen heroischen Kampf focht, immer gegen eine ungeheure Übermacht der Zahl, gegen eine gewaltige Übermacht des Materials und trotzdem standhaltend, bis ein Zusammenbruch eintrat, der noch nicht einmal die Front verschuldete, sondern der aus dem Verfall der Heimat kam. Und damit kommen wir zum eigentlichen, tiefsten und entscheidendsten Grund, zur eigentlichen Ursache des damaligen Zusammenbruchs. Das deutsche Volk lebte schon seit Jahrzehnten in einem sich vollziehenden inneren Zerfall. Dieser Zerfall war vielleicht, weil er sich scheinbar auf der parteipolitischen Ebene abspielte, für viele nicht bemerkbar und für viele wohl schien er wenig gefährlich zu sein. Trotzdem konnte es keinen Zweifel geben, dass das Ergebnis dieses Zerfalls die allmähliche, sichere Auflösung der deutschen Nation als Volkskörper sein musste. Es waren 2 Welten, in die Nation zerfiel. Sie sind uns heute noch so bewusst, uns alten Nationalsozialisten. Denn in diesen Welten haben wir gerungen und gekämpft. Zwischen diesen Welten standen wir damals. Und aus diesen beiden Welten heraus hat sich ja unsere Bewegung langsam geformt. Sie erinnern sich noch, meine alten Parteigenossen und Genossinnen, des damaligen politischen Bildes, des Bildes des politischen Lebens. Erinnern sich noch all diese Plakate. Im Wesentlichen 2 große Begriffe, die miteinander zu streiten schienen. Bürgertum auf der einen Seite, Proletariat auf der anderen. Nationalismus hier, Sozialismus dort. Zwischen diesen beiden eine Kluft. Und die haben behauptet, dass sie nie würde überbrückt werden können. Das bürgerliche, nationalistische Ideal war nun eben bürgerlich. Das sozialistische Ideal war nun eben marxistisch. Das bürgerliche Ideal war begrenzt. Das marxistische Ideal war international unbegrenzt. Im Grunde genommen aber waren beide Bewegungen bereits steril geworden. In der Zeit, in der ich zum ersten Mal hier auftrat, da konnte gar kein Vernünftiger mehr damit rechnen, dass es hier zu einem klaren Sieg würde kommen können. Und das war ja das Entscheidende. Wenn die Nation nicht endgültig zerfallen sollte, dann musste, wenn schon dieser Kampf unausbleiblich war, wenigstens aus diesem Kampf eine Seite als 100%iger Sieger hervorgehen. Aber auch das war damals schon ganz ausgeschlossen. Denn die Bewegungen in sich begannen sich bereits schon aufzulösen und zu zerspalten. Sie waren schon so steril geworden im Laufe eines langjährigen Kampfes, war der ganze jugendliche Elan einer Bewegung längst verloren gegangen. Hier das allmählich abklingende Bürgertum, sich aufspaltend in unzählige Parteien, Vereine, Grübchen, Verbändchen, Interessenvertretungen von Stadt und Land, Hausbesitzung, Grundbesitz und so weiter. Und auf der anderen Seite, die aber auch schon seit Jahrzehnten kämpfenden marxistischen Richtungen, die sich ebenfalls immer mehr auflösten und immer mehr zersplitterten, bei denen man auch schon sagen konnte, es ist überhaupt nicht mehr abzusehen, wer hier überhaupt siegen soll. Mehrheitssozialisten, unabhängige Sozialisten, Kommunisten, unabhängige Kommunisten, Kommunistische Arbeiterpartei, Syndikalisten und so weiter. Wer kennt diese Gruppen alle, die damals gegeneinander fochten? Jedes Plakat war eine Kampfansage, nicht nur gegen die gegnerische Welt, sondern auch gegen die eigenen Mitgänger, gegen die eigene Welt. Von diesen beiden Richtungen konnte keine mehr rechnen, endgültiger Sieger zu werden. Damit aber trat etwas ein, was zum Verderben der deutschen Nation führen musste, nämlich eine allmähliche Aufspaltung des deutschen Volkskörpers in zwei Welten. Selbst nicht einig in sich, aber doch zwei Welten, die behaupteten miteinander niemals mehr eine innere Verbindung oder Beziehung aufnehmen zu können. Diese beiden Lager, die uns damals gegenübertraten, mussten bei längerer Fortdauer zur vollkommenen Auflösung des deutschen Volkskörpers führen. Und damit naturgemäß zum Verbrauch der ganzen deutschen Volkskraft, soweit sie politisch angesetzt werden könnte und konnte im Inneren. Und damit war ja ein Problem als das Entscheidende. Ganz gleichgültig, welche Aufgaben wir lösen wollten, ob innenpolitische oder außenpolitische, ob Wirtschafts- oder machtpolitische Fragen, alles war immer entscheidend. Keine der großen Aufgaben der Zeit konnte erfolgreich gelöst werden, ohne den gesamten und konzentrierten Krafteinsatz der Nation. Bei uns lag damals Versailles. Als ich hier in diesem Saal zum ersten Mal auftrat, da war mein ganzes politisches Kenntnis erfüllt von der Verpflichtung, gegen diese schandbarste Unterwerfung aller Zeiten zu protestieren und die Nation zum Kampf dagegen aufzurufen. Nicht etwa nur, um hier eine ideale Auffassung zu genügen, sondern aus der Erkenntnis, dass die Erfüllung dieses Diktats zur vollkommenen Vernichtung des deutschen Volkes führen musste. Innenpolitisch und wirtschaftspolitisch mussten die Folgen dieses Diktats verhängnisvolle sein. Sie sind dann ja auch eingetreten. Außenpolitisch bedeutete dieses Diktat die vollkommene Rechtlosmachung der deutschen Nation, ihre Wehrlosmachung und damit praktisch den Verzicht auf allen und an allen Lebensgütern auf dieser Erde. Die Fragen, die nun damals der Nation gestellt wurden, waren ungeheuerliche. Und eines war ganz sicher, jede einzelne Frage konnte überhaupt nur gelöst werden, wenn es gelang, die ganze Kraft der Nation nun zusammenzufassen und geschlossen zur Lösung dieser einen Frage anzusetzen. Das war unter den obwaltenden Umständen ja damals aber ganz ausgeschlossen. Was notwendig war, war die größte Entschlusskraft, die es überhaupt gab, Entschlussfreudigkeit, aber auch die Möglichkeit und Fähigkeit, solche Entschlüsse zu verwirklichen. Und wie war nun die Wirklichkeit? Wie war die Lage? Die Nation zerrissen in unzählige Parteien. Jede Partei soll aus Prinzip die andere bekämpfen. Jeden Gedanken ablehnen, der von der anderen Bewegung kam. Über allen Thronen ein Parlament, in dem diese Parteien nun zur Sprache kamen. Dieses Parlament ein richtiges, lächerliches Theater, eine Schwatzbude, in der an sich nur Unsinn geredet wurde. Aber leider hinter diesem Unsinn standen Menschen und diese Menschen bestimmten letzten Endes das Schicksal, das Geschick und damit die Zukunft der deutschen Nation. Die Nation selber genauso zerrissen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Unternehmerverbände und Gewerkschaften. Dazu, zu den Parteien, zu diesen wirtschaftlichen Zersplitterungen kamen nun die auch noch machtpolitisch fundierten Elemente unserer Länderparteien, unserer Länder selber, unserer Landtage, das heißt der Länderparlamente. Mit anderen Worten, es war überhaupt unmöglich, hier irgendeine Auffassung durchzusetzen. Nur auf dem Kompromissweg konnte immer irgendein Kompromiss ausgehandelt werden. Das heißt aber, von vornherein niemals eine lösende oder rettende Tat und immer konnte nur wieder eben eine Halbheit geboren werden. Und dazu kamen dann noch die Traditionen, die es ja unmöglich machten, schon der Belange wegen etwas zu vertreten, was meinetwegen im anderen Teil Deutschlands einer vertrat. Und dazu außerdem noch die Konfessionen. Konfessionen, die ebenfalls mitten in die politische Arena abgestiegen waren und nun nicht um die Seelen der Menschen für das Jenseits kämpften, sondern um die Stimmzettel für das Diesseits. Dieser Kampf, alle gegen alle, musste jede Zusammenfassung der nationalen Kraft unmöglich machen. Und dessen bedienten sich nun die Juden. Sie waren über den Gewässern schwebend, der Geist, der nun von dem profitierte, der alle gegen alle, jeden gegen jeden ausspielte. Sie brachte es damals fertig, Stadt gegen Land, Land gegen Stadt, Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer und so weiter auszuspielen, je nach Bedarf. Sie waren Unitaristen, wenn es notwendig war, sie waren Separatisten, wenn es zweckmäßig zu sein schien, sie waren alles, immer nur von den Gedanken ausgehend, zersplittere das Volk, damit du es beherrschen kannst. Nun traten wir auch damals aus dieser Erkenntnis heraus mit einer neuen Zielsetzung. Als ich zum ersten Mal hier in diesem Saal redete, da setzte ich als das Ziel unseres Ringens nun nicht Arbeiterverbände, Arbeiterinteressen, Unternehmerverbände und Unternehmerinteressen, bürgerliche Interessen, proletarische Interessen, katholische Interessen, protestantische Interessen, bayerische Interessen oder preußische oder sächsische oder württembergische, sondern ich habe zum ersten Mal damals nur die deutschen Interessen als das Wesentliche bezeichnet. Das Interesse des ganzen deutschen Volkes, das wir doch letzten Endes auf die Teilung verzerrt, miteinander verbunden und aufeinander angewiesen. Wir damals forderten, das war ein neues Regime aus dem Volk und für das Volk. Nun war die Frage, was ist nun das Volk? Was ist das deutsche Volk? Wir mussten damals zu einer sehr harten Definition greifen, um diese Frage zu lösen. Nämlich, wir mussten damals die These aufstellen. Zum deutschen Volk ist nur der zu rechnen, der sich auch primär zum deutschen Volk bekennt. Das heißt, wer primär sagt, ich bin Bürger, oder ich bin Proletarier, oder ich bin Bayer, oder ich bin Preuße, oder ich bin Katholik, oder ich bin Protestant, oder ich bin Radfahrer, oder irgendwas anderes, der ist eben kein Deutscher, solange er das nicht begreift. Erst musste also eine Möglichkeit gefunden werden, die Menschen primär zu ihrem Volk zu verpflichten, auf dieses Volk hin festzulegen. Das war natürlich eine sehr schwere Angelegenheit, denn die anderen kamen sofort und sagten, wieso kommt ihr gerade dazu, zu sagen, dass der zu euch gehört, dass der allein ein wirklicher Deutscher ist. Wir sind deshalb dazugekommen, weil vor uns keiner die These aufgestellt hat. Deshalb. Jemand musste sie aufstellen. Ich kann nur niemand behaupten, dass die anderen Parteien im Inneren überhaupt nur daran dachten, eine solche These zu verkünden. Im Gegenteil, sie haben ja uns sofort bekämpft im Augenblick, in dem wir das getan haben. Das war natürlich ein sehr harter Entschluss. Und es erforderte das eine noch viel härtere Methode. Wenn ich sage, eine härtere Methode, so erinnern Sie sich meine alten Parteigenossen und Genossinnen noch, der Zeit, in der wir damals noch sehr rau gewesen sind und auch rau sein mussten. Es lag uns damals geradezu oft daran, mehr Leute abzustoßen, als billig zu gewinnen. Es war uns gänzlich gleichgültig, ob die einen oder die anderen die Nase rümpften über unsere äußere Erscheinung. Es war uns auch gänzlich gleichgültig, wie sie zu unseren Reden standen, zu dem rauen Ton, der damals bei uns gang und gäbe war. Im Gegenteil, wir haben damals geradezu die Notwendigkeit vertreten, einen großen Teil, besonders unserer sogenannten intellektuellen Schichten, bewusst abzustoßen, um mit ihnen nicht belastet zu werden. Denn vor uns stand letzten Endes die Aufgabe, das Volk zu gewinnen. Nur mit dem Volk war letzten Endes diese Bewegung wirklich aufzubauen. Das Volk allein brachte das Gemüt mit und das Herz mit. Dieses gläubige innere Empfinden, das damals wichtiger war als der sogenannte glühende Verstand, der ewig herumirrt, von einer Erkenntnis zur anderen hinschwebt, so wie ein Schmetterling von einer Blume zur anderen. Was wir brauchten, das waren Menschen, die, wenn sie einmal sich entschieden hatten, dann auch blieben. Und diese Menschen haben wir mehr gefunden in der breiten, unverdorbenen Masse unseres Volkes als in den überintellektualisierten Schichten, dort, wo der geistreichende Verstand letzten Endes das Entscheidende zu sein schien. Aber auch die außenpolitische Lage zwang zu dieser inneren, klaren Entscheidung. Vor uns lag dieses Schanddiktat, das bestimmt war, die deutsche Nation für ewige Zeiten zu versklaven. Man hat keine Begrenzung dieser Sklavenarbeit gesetzt. Man sagte von vornherein, wir wollen noch gar nicht definieren, was ihr zu zahlen habt, weil wir das selber nicht wissen, was ihr zahlen könnt. Wir wollen, dass der Herr von Zeit zu Zeit immer wieder auf das Neue festsetzt. Ihr verpflichtet euch nur von vornherein, dass ihr alles das bezahlen werdet, was wir festsetzen. Das haben damalige deutsche Regierungen nun getan. Nun begann von Zeit zu Zeit eine neue Festsetzung in vollkommen astronomischen Begriffen. Sinnlos an sich. Niemandem zunutze, sondern höchstens allen zum Schaden. Aber man tat es. Die Erfüllung dieser Verpflichtung musste Deutschland für ewige Zeiten zum vollkommenen Untergang bringen. Und wenn damals, wie ich neulich schon in Berlin sagte, ein Franzose es ausbrach, dass das Ziel eigentlich sein müsste, 20 Millionen Deutsche zu beseitigen, dann war das keineswegs nur Fantasie. Im Gegenteil. Das war über den Umweg der wirtschaftlichen Aushungerung Deutschlands wohl zu erreichen. Denn wir haben es ja erlebt, wie im Zug der wirtschaftlichen Verelendung, der Steigerung der Arbeitslosen, der Minderung des allgemeinen Einkommens, das Lebensniveau dauernd sank, wie die Zahl der Geburten abnahm. Und es war auszurechnen, die Zeit, in der die deutsche Nation tatsächlich 20 oder 30 Millionen Menschen weniger zählen würde. Dieser, schon rein wirtschaftlich gesehen, unheilbaren Versklavung, trat nun ebenfalls die deutsche Nation entgegen in zwei großen Heerlagen, die selber wieder in sich vollkommen zersplittert waren. Bürgertum und Proletariat. Beide eine ganz andere Auffassung. Aber selbst im günstigsten Fall beide auf Internationalismen hoffen. Die einen mehr intellektueller Art, wie es ihnen entsprach, geistige Art, sie sagten hier, Glauben an das Weltgewissen, an das Innere, an die Weltgerechtigkeit, wir glauben an den Völkerbund in Genf und so weiter. Und die anderen, die waren da etwas mehr proletarisch, brutaler, die sagten, wir glauben an die internationale Solidarität und so etwas Ähnliches. Aber alle glaubten an irgendetwas, was außerhalb des eigenen Volkes lag. Eine sehr bequeme Methode, sich zu retten, zu hoffen, dass andere kommen, um einem zu helfen. Diesen vollkommen wahren Gedanken trat nun ebenfalls die Erkenntnis der neuen Bewegung gegenüber. Die Erkenntnis, die im Grunde genommen in einem einzigen Satz zusammenzufassen ist, nämlich in einem Satz, der sehr fromm ist. Der heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und einem sehr gerechten Satz, weil man ja auch gar nicht annehmen kann, dass der liebe Gott dazu da sei, Menschen zu helfen, die selber sich nicht helfen wollen, sondern die zu feige oder zu faul sind, sich zu helfen. Dass also der liebe Gott eine Art Schwächeersatz für die Menschheit sei. Dazu ist er nicht da, sondern er hat zu allen Zeiten nur den gesegnet, der bereit war, sich selber zu wehren. Was von der Hilfe der anderen zu erwarten war, das haben wir ja erlebt. Da tritt ein amerikanischer Präsident auf und leistet einen feierlichen Schwur, dass wenn wir den Waffen niederlegen würden, wir das und das und das und das bekommen sollten. Die Waffen wurden niedergelegt und der Schwur war vergessen. Die Herren sind unwirsch geworden, wenn man sich dann daran erinnerte. Und so oft auch das demokratische Deutschland damals bat und winselte, es hat nicht eine Erleichterung bekommen. Von Recht überhaupt keine Rede. Man hat dieses demokratische Deutschland damals sicherlich gerecht behandelt, nämlich so behandelt, wie es sich das selbst verdient hatte. Ich habe nun hier gerade in dieser Stadt meinen Kampf begonnen, meinen politischen Kampf mit dem Aufruf gegen Versailles. Sie wissen es, meine alten Parteigenossen, Genossen, wie oft habe ich gegen Versailles geredet. Ich habe diesen Vertrag studiert wie kaum ein zweiter. Ich habe ihn auch nicht vergessen, auch heute noch nicht vergessen. Ich habe ihn damals Seite für Seite auswendig gelernt, von vorne nach rückwärts und von rückwärts nach vorne. Habe dieses schandhafte Dokument aller Zeiten in mich aufgenommen und habe nun gegen dieses Dokument und gegen diesen Vertrag gepredigt. Aber das eine war ja doch klar, beseitigt werden konnte dieser Vertrag nicht durch den guten Willen der anderen, denn den hatten sie nicht. Wenn sie den besessen haben würden, hätten sie den Vertrag ja niemals aufrichten brauchen. Sie fassten ja den Vertrag doch nicht, um später zu sagen, so, jetzt habt ihr gesehen, was wir hätten tun können, nachdem ihr das jetzt gesehen habt, wollen wir den Vertrag jetzt annullieren. Sie machten den Vertrag, um uns zugrunde zu richten. Und sie wollten das demokratische Deutschland nicht. Deshalb, um diesem Deutschland dann den Vertrag vielleicht zu schenken, sondern sie brauchten das demokratische Deutschland, um den Vertrag zu erfüllen. Ein anderes Deutschland hätte ihnen diesen Vertrag ja gar nicht erfüllt. Wir mussten also auch hier eine Erkenntnis von vornherein als eine feststehende Wirklichkeit in uns aufnehmen. Der Vertrag konnte nicht beseitigt werden durch Demut, durch Unterwerfung, sondern er konnte nur beseitigt werden durch die Selbstbesinnung, durch die Kraft der deutschen Nation. Natürlich gab es damals Leute, die sagten, ja, das ist doch zwecklos. Natürlich, wenn ein Volk regiert wird von 46 Parteien, von einem halben Dutzend von Konfessionen, von 23 Landtagen und außerdem noch von Bürgertum und Proletariat und von Standesinteressen und Klasseninteressen und so weiter. Dann allerdings ist die Beseitigung eines solchen Vertrages unmöglich, weil die Mobilisierung einer Kraft, die dazu notwendig ist, unter solchen Umständen nie gelingen kann. Wenn es aber gelang, diese Zersplitterung zu beseitigen, dann zählte das deutsche Volk eines Tages über 80 Millionen Menschen. Das heißt, um fast 40 Millionen mehr als die Engländer. Und welchen Wert diese Menschen hatten, das haben wir doch im Kriege kennengelernt. Ich konnte keinen Augenblick zweifeln, dass im Moment, in dem die deutsche Nation ihre innere Krise überwunden haben würde, dass im selben Augenblick auch mit der äußeren Krise würde fertig werden. Auch das zwang also zum Kampf gegen den inneren Verfall, aber auch gegen die innere Überfremdung, zwang zum Kampf gegen das uns rassisch todfeindlich gegenüberstehende Judentum mit all seinen Spielarten und Erscheinungen und damit zum Kampf für eine neue Gesellschaftsordnung. Und es war nun eines klar, die Methode konnte nun nicht die sein, dass wir Besuche machten. Einen Besuch bei der Deutschen Nationalpartei, einen Besuch bei der Deutschen Volkspartei, einen Besuch beim Reichszentrum, einen anderen Besuch beim bei der Bayerischen Volkspartei und dann einen Besuch bei der Mehrheitssozialdemokratie und einen anderen Besuch bei der USPD und dann bei der KPD und bei der Kommunistischen Arbeiterpartei und bei den Syndikalisten, um diesen Leuten vorzutragen, hört ihr, seid doch vernünftig, ihr müsst euch zusammenschließen. Wir haben das eingesehen, das ist notwendig. Es muss eine große Gemeinschaft gebildet werden. Nur unter der Voraussetzung kann Deutschland wieder frei werden, wenn wir alle Kraft vereinigen. Sie hätten gesagt, schauen Sie, dass Sie hinauskommen. Sind Sie wahnsinnig geworden? Wir leben ja doch von der Zersplitterung, Herr. Das ist doch unsere Existenz. Wir haben 46 Parteien. Das gibt 46 Parteisekretäre, Herr. Und wo sollen die leben? Das gibt zahllose weitere Funktionäre. Wie soll unsere Presse denn existieren, wenn sie nicht gegeneinander schreibt? Davon leben wir. Das ist die Existenzgrundlage unseres Daseins. Wenn wir keine Syndikate mehr besitzen, auf der anderen Seite keine Gewerkschaften, wo kommt denn unser Kampf hin? Da hört sich alles auf, da können wir zupacken dann. Da werden die ohne uns fertig. Und damit ist ja das ganze Ziel unserer Parteien, unserer Tätigkeit erledigt. Letztendlich wollen wir doch auch leben, leben und leben lassen, kämpfen und bekämpfen, bekämpft werden und wieder zurückschlagen. Das ist unsere Parole. Das haben ja auch einige Leute das versucht. Wir sind ja auch jammervoll gescheitert. Es gab ja doch im bürgerlichen Laden, gab es so Idealisten, so Fantasten, die sagten, Einigkeit tut Not oder so irgendetwas oder wir wollen sein ein Einigvolk von Brüdern. Ja. So ging das ja nun nicht. Man musste im ganz Kleinen beginnen und mühselig Mensch zu Menschen holen. Der Gegenüberstand war ja noch gar nicht so sehr etwa ein wirklicher Inhalt dieser Begriffe. Was heißt nun damals Bürgertum und was heißt schon Proletariat? Man hat die verschiedensten Definitionen versucht, sie sind alle vollständig abwegig. Man sagte, ja, das eine das sind Geistesarbeiter, das andere sind Handarbeiter. In diesem sogenannten Bürgertum, da treibt sich und trieb sich Zeug herum, das in seinem ganzen Leben noch nie mit dem Geist gearbeitet hatte. Und bei den Proletariern wieder, da trieben sich Leute rum, die absolut geistige Arbeiter waren, so ein moderner Feinmechaniker, ein Elektromonteur, der Monteur einer modernen, sagen wir, drahtlosen oder sonstigen Station. Ja, das sind schon Geistesarbeiter, wenn sie auch zugleich nur etwas mit der Hand tätig sind. Das sind Geistesarbeiter und zwar ganz ausgekochte Geistesarbeiter, wo die anderen noch froh sein könnten, wenn sie diesen Geist besitzen würden. Das kann man gar nicht mehr als das Entscheidende auffassen. Auch Besitz und Nichtbesitz ist nicht mehr entscheidend gewesen, denn es lief ja in diesem Bürgertum eine Masse Menschen mit, die auch nichts hatten. Das waren blutarme Teufel. Im Grunde genommen waren es mehr Überlieferungen. Es waren mehr gesellschaftliche Vorurteile. Dazu die Meinung, dass man eben national nur sein könnte, wenn man in dem Laden wäre. Und umgekehrt, dass man sozial nur sein könnte, wenn man im anderen Laden sich befindet. Mit anderen Worten, es war eigentlich das Allerschwerste, was unsere Arbeit überstand, nämlich die Einbildung. Eine aus vielen Jahrzehnten gewachsene, fest eingewurzelte Überlieferung, Vorurteile. Der eine bildete sich nun eben auf seinen Stand etwas ein. Das bleibt nicht auszureden. Der andere hatte Klassenbewusstsein. Er wusste auch nicht eigentlich so ganz genau, warum. Aber er sagt, ich bin klassenbewusster Proletarier. Und der andere, ich bin standesbewusster Bürger. Ja, wissen Sie, da muss man mühselig erst anfangen, um die ersten paar hundert Menschen zu bekommen, die diese Eierschalen der Vergangenheit gewillt sind, abzulegen. Und das war ein ganz mühseliges Zusammenfassen, das war uns damals ja allen klar. Das konnte man nicht auf den Kompromissweg erreichen, indem man nun so im Großen die Körper zusammenfasste, mit ihren ganzen Vorurteilen, mit ihrer ganzen Verbissenheit, aber auch mit dem ganzen Ballast ihrer früheren Führungen. Es war selbstverständlich, dass unter diesen großen Massen in beiden Lagern Millionen wertvolle Menschen sich befanden. Aber die Führungen, die nun einmal festgelegt waren auf ihre Sonderexistenzen und Interessen, die waren nicht mehr zu gewinnen. Da war jedes Reden vergeblich. Die sahen einem an, als wenn man geisteskrank wäre. Die sagten, zu mir kommen Sie, zu mir, mir sagen Sie so etwas? Was soll denn aus mir dann werden? Nein, man musste so ganz mühselig im Kleinsten beginnen, die Bewegung aufzubauen, die später einmal das deutsche Volk sein sollte. Ein ungeheuer mühseliger Prozess des Gewinnens einzelner Menschen, Frauen und Männer in Stadt und im Land aller Berufe. Und diesen Prozess, den haben Sie damals ja nun alle miterlebt. Vor 21 Jahren habe ich hier zum ersten Mal geredet. Es war nicht so schön die Stimmung wie jetzt hier. Die große Masse, die brüllte noch fast mit jedem einzelnen Punkt unseres Programms auf. Und doch schien mir dieses Programm so wichtig zu sein. Denn dieses Programm war so verletzend, nach vielen Seiten hin so verletzend, dass ich hoffen durfte, alle anderen, die nicht zu uns passten, von vornherein so abzustoßen, weil sie sagten, dieses Programm kann ich nie hineingehen, niemals. Und Gott sei Dank, sie sind dann auch nicht gekommen. Und ich habe damals so stark damit gerechnet, dass dieses Programm auf den unverbildeten Teil unseres Volkes Wirkung haben würde. Wir haben es so abgefasst, dass es in der Zielsetzung richtig war, in der Formulierung, gerade den Teil unseres Volkes aber gewinnen musste, der unverbildet war. Bei dem im Wesentlichen noch das Gemüt mitsprechen konnte und das aufgeschlossene Herz, der vor allem noch zum Glauben bereit war, der nicht sagte, Herr, einen Moment, nun wollen wir erst einmal die ganzen Punkte jetzt wissenschaftlich hier durchgehen, Punkt für Punkt. Wenn Sie mir das alles wissenschaftlich beweisen können, das dauert ein paar Jahre, dann werde ich mal sehen. Wenn das nicht geht, tut es mir leid. Ich brauchte damals Menschen, die einem vertrauten, die einem glaubten, die mitzugehen bereit waren. Und die Menschen habe ich damals wirklich den Himmel sei Dank gefunden. Und gerade in unserem breiten Volk gefunden. Allerdings, sie sind dann aus allen Schichten zu uns gestoßen. Auskreisen des Bürgertums, Auskreisen des Mittelstandes, unzählige Proletarier, Arbeiter und vor allem unzählige Frauen. Es war die Zeit, in der die Bewegung vor allem in der Frau das beständigste Element der Anhängerschaft erhielt. Weil die Frau nicht so sehr nur mit dem intellektuellen Verstand die Probleme misst, sondern weil gerade bei der Frau vielmehr das Gefühl und das Gemüt und das Herz mit entscheidet. Und weil sie dann viel stabiler ist, und wir haben das ja meine alten Parteigenossen ja so oft erlebt, dass wenn die Männer dann manches Mal unter der gewandten Dialektik eines anderen doch etwas unsicher wurden und sagten, ja, vielleicht, das hat auch etwas für sich natürlich, wenn er das so sagt, muss man auch sagen, es könnte auch vielleicht etwas Wahres dran sein. Wenn schon die Männer manchmal mit ihrem Verstand etwas unsicher geworden sind, mit ihrem vermeintlichen Verstand, dann ist dafür aber der Instinkt der Frau umso sicherer geworden, dann sind die Frauen höchstens ausfällig geworden und sind erst recht bei der Bewegung geblieben, besonders in den schlimmen Zeiten. Und es war ja auch ein Witz der Weltgeschichte, dass die anderen gerade uns vorgeworfen haben, wir würden für die Frauen nicht in unserem Programm besitzen, der Bewegung, die die meisten Frauen letzten Endes mit ihrem Programm gewonnen haben. So hat sich langsam in uns die Volksgemeinschaft aufgebaut, einschließlich zahlloser, Hunderter und Tausender und Hunderttausender deutscher Frauen und Mädchen. Die Methode, die war natürlich für viele etwas unschön. Aber ich konnte damals nur sagen, ich war Soldat. Bin gerade von der Front zurückgekommen. Wir haben da einen etwas raueren Ton uns in 4 Jahren angewohnt. Und außerdem, ich bin nun einmal der Überzeugung, dass man mit dem Verstand kämpfen soll, solange der andere bereit ist, absolut gerecht Argumente aus seiner Seite mit dem Verstand zu prüfen. Wenn aber der andere einem entgegentritt und sagt, was Verstand, ich schlage Ihnen einen Schädel ein, dann hört auch bei mir der sogenannte geistige Kampf auf und dann tritt der andere Kampf in seine Erscheinung. Den Kampf, den ich auch 4 Jahre lang mitgemacht hatte. Der allein dann einen Menschen retten kann, wenn der andere vom Geiste abändert und der Vernunft entsagt, nämlich der Appell an die Gewalt gegen die Gewalt. So haben wir damals, nicht weil wir die Gewalt wollten, sondern weil wir uns schützen mussten, die SA gegründet und später die SS gegründet. Als ich damals zum ersten Mal hier in diesem Saal sprach, Da traten mir doch lauter fremde Menschen entgegen. Ich hatte keinem was getan. Ich war selber ein ganz gewöhnlicher, unbekannter, namenloser Frontsoldat. Was hatte ich den Leuten zuleide getan? Sie brüllten gegen mich. Sie versuchten gegen mich dann zu werfen. Also, sie wollten ja gar nicht die Vernunftargumente. Sie hofften mit Terror mich niederzwingen zu können. Und dagegen baute ich mir dann das Konterinstrument. SA und SS entschlossen zu reden, solange man mich reden lässt. Zu schlagen, wenn man mich zum Schlagen zwingt. Das wissen Sie, meine alten Mitkämpfer. Wie wir damals nun diesen Kampf führten, wie dieses kleine Häufchen so wuchs, wie das allmählich immer größer und größer wurde, wie es dann seine Proklamation in diesem Saal erhielt und dann von hier allmählich immer weiter hinausging, nicht etwa in einem einzigen unentwegten Siegeszug. Ach, was haben wir für Niederschläge bekommen. Ich glaube, keinem Sterblichen der Welt ist so oft der Untergang prophezeit worden wie mir. Keinem Sterblichen wurde so oft die Niederlage vorhergesagt als mir. Ich bin das schon gewohnt, bin daher auch jetzt vollkommen abgebrüht gegen solche Prophezeiungen. Die Bewegung, sie ist so langsam gewachsen. Sie hat so langsam Ring um Ring angesetzt. Und dann fiel immer wieder etwas ab. Von 10, die wir gewonnen hatten, da wurden dann 3 oder 4 doch wieder untreu oder sie verloren den Kopf oder sie wurden plötzlich kopfscheu und sagten, nein, das ist mir doch zu unsicher. Die einen konnten den Spott nicht aushalten, andere wieder sagten, bitte dieses Lügen, man wird doch mit der Zeit diese ewigen Verleumdungen, ich habe ja einen anständigen Namen, ich kann da nicht dabei bleiben, mein Name geht dabei zugrunde und so weiter. Wieder andere bekamen es mit der Angst zu tun vor dem Terror und sagten, Gott, da wird man, das bleibt von Gefahr, dass man plötzlich erschlagen wird in dieser Bewegung. Ich will Deutschland gerne retten, aber was kann ich Deutschland retten, wenn ich erschlagen bin? Da gehe ich lieber zur Deutschen Volkspartei. Da gehe ich lieber zur Deutschen Volkspartei und kämpfe dort für die großen deutschen Ideale und so weiter. So sind wir immer 3 Schritte nach vorne gekommen und 1 oder 2 Schritte zurück. Aber vorwärts im Ganzen sind wir doch von Monat zu Monat und Jahr um Jahr gerückt. Und sehen Sie, das hat ja nun von diesem Saal seinen Ausgang genommen, wenigstens sichtbar für die Öffentlichkeit, denn die Monate vorher sind in der Öffentlichkeit nicht zum Bewusstsein gekommen oder nur in einem ganz kleinen Kreis. Aber seit diesem 24. Februar 1920 ging von diesem Saal aus eine Welle, die immer weitere Kreise zog und immer mehr um sich griff. Und alle die Versuche, uns erst mit Spott abzutun, Sie kennen noch die damaligen Zeitungsartikel, wir waren damals nur bedauernswerte Irre, bedauernswerte Kranke, ein kleiner lächerlicher Club. Dann ging es weiter zum Totschweigen. Man sah uns überhaupt nicht. Konnte noch so viel schreien, es war umsonst, man sah uns nicht. Man redete über uns hinweg. Es dauerte ja 2 Jahre, bis die Münchner Presse bloß überhaupt unseren Namen richtig aussprechen konnte. Sie hat sich nicht einmal das gemerkt, wie wir hießen. Und dann endlich begann die Zeit des Verleugnens und des Lügens. Und ich fühle mich jetzt so förmlich wie zu Hause, wenn ich so die internationale Presse lese. Das erinnert mich so an die damalige Zeit. Jeden Tag kann man sagen, genau wie im Mai. Es war wie damals. Es ist sogar die Phraseologie die gleiche geblieben. Die Sätze sind fast dieselben. Man lügt das Blaue vom Himmel und ist der Überzeugung, dass wir unter der Wucht dieser Lügen zusammenbrechen werden. Da sind wir nun viel zu abgebrüht durch diese langen Jahre der Vorbereitung, die man hier im Reich schon an uns vorgenommen hat. Und dann kam, wie gesagt, der Terror, dieser unentwegte Terror, der Tausende unserer Mitglieder verfolgte, was damals so an vielen Heldentum geleistet worden war. Das wissen die wenigsten. Denn es gehört ein großes Heldentum dazu, so als unbekannter Namenloser dauernd gewärtigt zu sein, niedergeschlagen zu werden. Wir sehen heute, wenn wir sie im ganzen deutschen Sprachgebiet, immerhin Tausende an Toten und weitaus mehr als 60.000 Verletzten übersehen, dann sehen wir, dass es doch erkleckliche Zahlen sind, die Bewegung damals aus freien Willen in diesem langen Kampf bringen musste. Dann kam das Jahr 1923 und dann kam ein ganz großer Rückschlag. Und die Gegner damals schrieben sowieso, der Nationalsozialismus ist tot, eine tote Erscheinung. Ich war bereits lebend begraben. Und wenn man mich damals doch wieder gehen ließ, dann nur deswegen, weil man ihm überzeugt war, dass ich sowieso ein Leichnam sei. Und trotzdem hat auch diesen Zusammenbruch die Bewegung in kurzer Zeit wieder überstanden. Im Gegenteil, es war gerade das Charakteristikum, dass sie aus jedem solchen Rückschlag stärker hervorging. Es ist damals dieses schöne Wort oder der schöne Satz geprägt worden, nun erst recht. Und das hat uns Nationalsozialisten ja immer auch von den anderen bürgerlichen Parteien unterschieden. Im Einzelnen und im Großen. Sie wissen es, wenn in dieser bürgerlichen Parteiwelt ein Mann durch irgendeinen Kampf in Konflikt mit dem Gesetz kam, und er wurde eingesperrt, dann war er in dem Moment erledigt. Es sah ihn dann keiner mehr an. Alle sagten, Hände weg, der Mann ist bereits gesessen. Haben Sie das gehört? Der war schon im Gefängnis. Bei uns war das damals das größte Ehrmoment. Ein Nationalsozialist, der noch nicht gesessen hat, ja, das war noch gar kein ganz vollgültiger. Das ist bei uns geradezu als etwas Wunderbares angesehen worden. Für seine Bewegung Opfer bringen, verwundet werden, geschlagen werden, für seine Bewegung ins Gefängnis gehen, das war das Herrlichste, was es an sich geben konnte. Nicht nur hier, sondern auch in den deutschen Sprachgebieten, die heute Lieder des Deutschen Reiches sind. So setzte damit ein harter Kampf ein, der zwangsläufig zu einer Auslese in der Führerschaft führte. Und das ist doch sicher. Das müssen Sie doch alle heute zugeben, meine deutschen Volksgenossen. Wenn ich heute vor die Nation hintrete und dann die Garde derjenigen Männer sehe, die heute um mich stehen, dann ist das doch eine Sammlung, in Bayern würde man sagen, von Mannsbildern. Von richtigen Männern, die etwas repräsentieren. Wenn ich mir dagegen so die Kabinette meiner Gegner ansehe, da kann ich nur sagen, nicht fähig bei mir einen Block richtig zu führen. Diese harte Zeit hat eine Auslese geschaffen. Von erstklassigen Männern, mit denen man natürlich dauernd Sorgen hatte, das ist ganz klar. Alle Leute, die nämlich etwas taugen, die sind knorrig und dabei auch stachelig. Und in normalen Zeiten hat man da oft Sorgen, dass diese Stacheln immer so nebeneinander gehen und nicht gegeneinander gehen. Aber im Augenblick, in dem Gefahren kommen, dann ist das eine Garde entschlossenster Menschen. Dieselbe Auslese, die beim Soldaten der Krieg mit sich bringt, der den wirklichen Führer in Erscheinung treten lässt. Dieselbe Auslese lässt der politische Kampf im politischen Leben ebenfalls das werden. Das ist auch ein Ergebnis dieses langsamen Entwickelns gewesen, dieses ewigen Kämpfens gegen tausend Widerstände, dass wir so allmählich eine Führung erhalten haben, mit der man alles heute machen kann. Die nimmt nicht nur blind Horst, sondern die vor allem auch etwas kann. Wenn ich nun denke über die andere Welt ansehe, so muss ich sagen, sie hat dieses Wunder einfach verschlafen. Auch heute will sie es noch nicht einsehen. Sie wollen nicht einsehen, was wir sind, wollen nicht einsehen, was wir geworden sind. Sie laufen herum, wie manche Länder, die Justitia, mit verbundenen Augen. Sie lehnen das ab, was ihnen nicht passt. Sie begreifen nicht, dass in Europa zwei Revolutionen etwas Gewaltiges Neues geschaffen haben. Denn dessen sind wir uns bewusst, dass parallel unserer Revolution noch eine zweite gegangen war. In der Machtübernahme viel früher zum Zug kam wie wir die faschistische. Und dass auch diese Revolution zu gleichen Ergebnissen führte. und dass zwischen unseren beiden Revolutionen eine absolute Identität nicht nur der Zielsetzung besteht, sondern auch im Weg und darüber hinaus eine Freundschaft, die mehr ist als ein bloßes zweckbestimmtes Miteinandergehen. Das begreifen auch unsere Gegner noch nicht. Dass, wenn ich einmal einen Mann als meinen Freund ansehe, dass ich dann zu diesem Mann stehe und mit diesem Stehen keine Handelsgeschäfte mache. Denn ich bin kein Demokrat und ich bin daher auch kein Schieber. Ich bin auch kein Kriegsgewinner, sondern ich bin ein Mann, der wünscht, dass man wenigstens einmal nach meinem Tod mir die Gerechtigkeit zuteil werden lässt, dass mein ganzer Lebenskampf nur einem einzigen großen Ideal diente. Ich möchte auch auf dem Gebiet keine Schwäche zeigen. Daher gibt es gar keinen Zweifel, dass der Bund, der die beiden Revolutionen und besonders der Bund, der die beiden Männer miteinander verbindet, ein unlösbarer ist. Und dass, wenn es einmal dem einen besser geht, dem anderen schlechter und umgekehrt, dass der andere dann immer dabei stehen wird. Und außerdem ist es gemeinsame Feind, wenn wir schlagen werden. Eine Zeit, da hat uns Italien sehr starke feindliche Kräfte gebunden. Das faschistische Italien. Das den gleichen Kampf führt wie wir. Das auch genauso eingerichtet ist wie wir. Das genau in derselben Übersiedelung lebt wie wir. Das genauso wenig Lebensanspruch wie dazu gebildet bekommen hat wie wir. Hat dieses faschistische Italien uns starke Kräfte gebunden. Zahlreiche britische Schiffe sind im Mittelmeer festgehalten worden. Zahlreiche britische Flugzeuge sind in den britischen nordafrikanischen Kolonien festgehalten worden. Zahlreiche Landstreitkräfte sind dort festgelegt. Das war für uns sehr gut, denn ich habe Ihnen schon neulich gesagt, unser Kampf zur See kann ja erst jetzt beginnen. Der Grund liegt darin, dass wir zunächst mit unseren U-Booten die neuen Besatzungen schulen wollten für die neuen U-Boote, die nunmehr kommen. Dass sie jetzt zu kommen anfangen, daran soll man nicht zweifeln. Ich habe gerade vor 2 Stunden die Mitteilung des Oberbefehlshabers der Marine bekommen, dass soeben die Meldungen eingelaufen sind von 2 Tagen, in denen Hochseestreitkräfte und U-Boote melden, dass sie 215.000 Tonnen wieder versenkt haben. Allein U-Boote 190.000 Tonnen und davon ein einziger Geleitzug, der gestern vernichtet wurde, mit 125.000 Tonnen. Die Herren werden sich aber vom März und April ab dann auf ganz andere Sachen gefasst machen. Dann schon einsehen, ob wir den Winter wieder verschlafen haben und wer die Zeit verwendet hat. In diesen langen Monaten vorher, wo wir mit so wenig Booten kämpften, hat uns Italien große Kräfte gebunden. Uns kann es jetzt recht sein, ob unsere Stuckers. Englische Schiffe in der Nordsee ohne Mittelmeer passen können. Es ist immer dasselbe. Das eine ist sicher. Wo Britannien den Kontinent berührt, werden wir sofort dagegen treten. Und wo britische Schiffe aufkreuzen, werden unsere U-Boote dagegen angesetzt. Bis die Stunde der Entscheidung kommt. So hat sich ähnlich wie in Deutschland nur noch in Italien eine Revolution vollzogen, die letzten Endes zum Neuaufbau einer Volksgemeinschaft führt. Führen musste und geführt hat. Wir haben damals nun lange Jahre Geduld üben müssen. Und auch da kann ich nur sagen, wenn meine Gegner glauben, mich mit der Zeit erschrecken zu können. Ich habe warten gelernt, aber ich habe in der Zeit dieses Wartens noch nie gefaulenzt. Wir haben ja auch letzten Endes von 23 10 Jahre warten müssen, bis wir endlich zur Macht gekommen sind. Aber wir haben die 10 Jahre, das wissen Sie, meine alten Parteigenossen, doch gearbeitet. Was haben wir geschaffen, was haben wir aufgerichtet? Die Bewegung, die im Jahr 33 antrat, war eine andere als die vom Jahr 23. Wir haben die Zeit genützt. Auch solche Drohungen erschrecken mich nicht. Bei uns stand niemals etwa das Ziel, am 1. März oder am 15. Juni oder am 7. September muss das und das gemacht sein. Das wissen bloß die Journalisten und ihre Gegner. Sie haben es auch früher schon gewusst. Sie sagten, wenn die Nationalsozialisten bis zum Oktober 29 nicht zur Macht kommen, sind sie verloren. Wir waren nicht verloren. Wenn die Nationalsozialisten jetzt nach der Septemberwahl 30 nicht die Macht bekommen, ist der Nationalsozialismus erledigt. Er war nicht erledigt, obwohl wir nicht zur Macht gekommen sind. Und sie sagten dann 1932, jetzt ist der Nationalsozialismus tot. Der Führer hat es abgeschlagen, er will gar keine Verantwortung, er ist zu feige dazu, haben wir immer gesagt, wir wussten das. Der Mann drückt sich vor jeder Verantwortung. Das haben diese scharfsinnigen Genies, die jetzt in England sitzen, bei uns sind sie nicht mehr, haben das damals genau gewusst. Jetzt sagen sie, der 13. August ist der Wendepunkt, der Nationalsozialismus ist jetzt erledigt. Es ist der 14. August gekommen, er war nicht erledigt. Einige Monate mussten sie neue Termine setzen. Und dann kam endlich der Tag. 33. Und da sagten sie, doch, jetzt haben sie den Fehler gemacht. Jetzt sind sie in die Macht gegangen. In 6 Wochen sind sie jetzt erledigt. 3 Monate, höchstens 3 Monate. Jetzt sind sie erledigt. Die 6 Wochen, 3 Monate sind vergangen und wir waren nicht erledigt. Und so haben sie immer neue Termine gesetzt. Und im Krieg machen sie es jetzt genauso. Warum auch nicht? Das sind ja die gleichen Leute. Es sind die gleichen Propheten, diese gleichen politischen Wünschelroutengänger, die bei uns schon so wunderbar die Zukunft prophezeiten, die jetzt als Hilfskräfte beim englischen Propagandaministerium und im englischen Auswärtigen Amt angestellt sind. Sie wissen es dort ganz genau. Wenn während der Termin, dann sind die Deutsche, wenn der sind sie wieder erledigt und so weiter. Sie haben das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Sie wissen, was man sagte. Schauen Sie nur an einen berühmten Ausspruch eines großen britischen Staatsmanns, den wir Münchner ja von Gesicht aus kennen, auch Sie, Mr. Chamberlain, zu erinnern, der noch wenige Tage vor dem 9. April des vergangenen Jahres erklärte, Gott sei Dank, Sie haben den Autobus versäumt. Und ich erinnere Sie an einen weiteren, der sagte, ja, vor einigen Monaten hatte ich Angst. War der englische Oberkommandierende. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Sie haben die Zeit versäumt und außerdem, Sie haben lauter junge Generale. Das ist Ihr Fehler. Und das ist Ihr Unglück. Du habt Ihre ganze Führung. Aber Sie haben die Zeit versäumt. Jetzt ist es vorbei. Wenige Wochen später hat dieser General seinen Abschied dann genommen. Wahrscheinlich war er auch noch zu jung. Und Und heute machen Sie es genauso. Sie setzen immer Termine. Im Herbst sagen Sie, wenn jetzt keine Landung kommt, alles in Ordnung. Frühjahr 41 wird England die Offensive an das Festland tragen. Warte fortgesetzt auf die britische Offensive. Sie haben die Offensive woanders hin verlegt. Und wir müssen ihnen jetzt nachlaufen, wo wir sie empfinden. Aber wir werden sie finden. Wo immer sie auch hingehen. Und wir werden sie auch dort treffen, wo der Schlag für sie am vernichtendsten sein wird. Nun sind also seit damals 21 Jahre vergangen eines unentwegten Ringens der Bewegung. Endlich, 13 Jahre später, kamen wir zur Macht. Seitdem diese Jahre der Vorbereitung nach außen, der Riesenarbeit im Inneren. Sie wissen, es ist hier genauso, wie es bei der Partei war. Wir haben von der Welt nichts verlangt, als dass sie uns die gleichen Rechte gibt, genau wie im Inneren. Im Inneren, da forderten wir eins, freies Versammlungsrecht, freies Rederecht, wie die anderen auch. Wir verlangten freies Sammlungsrecht für uns, wie die anderen auch. Wir verlangten genau dieselben Rechte endlich als parlamentarische Partei, wie die anderen auch. Man hat uns das verweigert. Man hat uns mit Terror verfolgt. Wir haben unsere Organisationen dagegen gegründet und haben endlich uns durchgesetzt. Auch ich trat genauso vor die Welt. Ich sagte, ich will nicht mehr, als was die anderen auch haben. Bin bereit, abzurüsten. Bis zu allem. Ich habe immer neue Vorschläge gemacht. Man hat das ausgelacht, abgelehnt, genau wie im Inneren. Ich erklärte, ich will alles auf dem Behandlungsweg. Es kann ja auch nichts Besseres geben, als auf dem Behandlungsweg etwas zu erreichen. Denn es kostet weniger und es spart Blut. Wer wird so wahnsinnig sein, mit Gewalt etwas nehmen zu wollen, was er durch Vernunft bekommt? Aber es gibt Dinge, die muss Deutschland haben, weil wir leben wollen. Weil die anderen nicht das Recht besitzen, uns dieses Leben zu beschneiden. Weil es unmöglich ist, dass eine Nation, die an sich schon 38 Millionen Quadratkilometer besaß, einen anderen noch einmal 2,5 Millionen Quadratkilometer wegnimmt. Und weil es für uns auch unerträglich ist, von diesen Völkern dauernd bevormundet zu werden und vorschreiben zu lassen, welche Wirtschaftspolitik wir betreiben sollen. Wir betreiben die Wirtschaftspolitik, die dem deutschen Volk nützt. Ich rede auch den anderen nicht ein. Wenn andere sich auf Goldsäcke setzen wollen, sollen sie es tun. Aber wenn man sagt, tun Sie es auf, ich werde mich hüten, für die deutsche Arbeitskraft totes Gold zu kaufen. Ich kaufe für die deutsche Arbeitskraft Produkte des Lebens. Und das Ergebnis unserer Wirtschaftspolitik zeigt für uns und nicht für die Goldstandardmenschen. Denn wir, die Armen, haben uns Erwerbslosen weggebracht, weil wir diesen Wahnsinn nicht behuldeten, weil wir unser ganzes wirtschaftliches Leben nur als ein Produktionsproblem ansahen und nicht mehr als ein kapitalistisches Problem. Allerdings, wir haben hinter unsere Wirtschaftspolitik auch die geordnete Kraft der Nation gestellt. Die Disziplin der ganzen Nation. Wir haben der Nation klar gemacht, dass es ein Wahnsinn ist, im Inneren wirtschaftliche Kriege zwischen einzelnen Ständen auszuführen und dabei gemeinsam zugrunde zu gehen. Freilich war dazu wieder notwendig eine allgemeine soziale Grundrichtung. Man kann heute keine Staaten mehr bauen auf einer kapitalistischen Grundlage. Auf die Dauer werden die Völker lebendig. Und wenn Leute glauben, dass sie durch Krieg das Erwachen der Völker verhindern können, im Gegenteil, sie werden es beschleunigen. Diese Staaten werden in Finanzkatastrophen sinken, die die Grundlage ihrer eigenen widerlichen Finanzpolitik vernichten werden. Aus diesem Krieg wird nicht der Goldstandard als Sieger hervorgehen, sondern Nationalwirtschaften werden sich siegreich durchsetzen. Und diese Nationalwirtschaften werden untereinander den für sie notwendigen Handel treiben. Ob das einigen Goldbankiers der Welt passt oder nicht passt, das Assistenz nicht gleichgültig. Und wenn einige dieser Goldbanken gehen und sagen, wir dulden nicht, dass sie mit dem oder mit dem Land Handel treibt, das geht die nichts an und die Völker werden sich auch in der Zukunft verbieten, von einigen Bankiers Bestimmungen über ihre Handelspolitik entgegenzunehmen. Sie werden die Handelspolitik betreiben, die für sie wichtig ist. Und wir können hier mit Ruhe in die Zukunft sehen. Deutschland ist ein ungeheurer Wirtschaftsfaktor. Nicht nur aber als Produzent, sondern auch als Konsument. Wir haben einen großen Absatzmarkt, aber wir suchen nicht nur Absatzmärkte, sondern wir sind dort auch der größte Käufer. Während sie diese westliche Welt selber überspitzt hat. Sie wollen auf der einen Seite von ihren Imperien leben und auf der anderen Seite aus ihren Imperien exportieren. Das ist unmöglich. Die Völker wollen nicht einseitige Geschäfte machen. Sie wollen nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen. Und an diese Imperien können diese Staaten nicht verkaufen. Die Völker werden daher schon mit uns Handel treiben, ob das einigen Bankiers passt oder nicht passt, ist gleichgültig. Wir haben nichts gegen diese andere Welt gehabt. Wir haben nichts eingeredet. Ich werde nie gehört haben, dass ich verlange, dass uns etwa, ich weiß nicht, Amerika oder England oder irgendjemand Gold schenkt oder Gold gibt. Brauchen wir gar nicht, sollen sie sich behalten. Aber wir machen nicht unsere Wirtschaftspolitik nach den Auffassungen der Bankiers in New York oder in London, sondern die Wirtschaftspolitik Deutschlands wird ausschließlich nach den Interessen des deutschen Volkes gemacht. Und hier bin ich nun ein fanatischer Sozialist, der immer nur die Gesamtinteressen seines Volkes vor Augen sieht. Ich bin nicht der Knecht einiger dieser internationalen Bankkonsortien. Ich bin nicht verpflichtet in einer kapitalistischen Gruppe. Ich bin aus dem deutschen Volk hervorgegangen. Meine Bewegung, unsere Bewegung, ist eine deutsche Volksbewegung. Und diesem deutschen Volk sind wir daher verpflichtet. Seine Wirtschaftspolitik. Seine Wirtschaftspolitik ist unsere. Das heißt, seine Interessen sind bestimmend für unsere Wirtschaftspolitik. Davon werden wir nie abgehen. Wenn nun die andere Welt sagt, also, dann Krieg. Da kann ich nur sagen, gut, ich will ihn nicht. Aber es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ich gehöre nur nicht zu denjenigen, die einen solchen Krieg kommen sehen und dann zu winseln anfangen. Ich habe geredet, was ich reden konnte, Vorschläge gemacht, immer neue Vorschläge. An England immer neue Vorschläge, an Frankreich immer neue Vorschläge. Man hat das ja immer nur mit Spott und Hohn abgelehnt. Man hat gelacht darüber. Als ich nun merkte, dass die andere Seite die Auseinandersetzung will, habe ich allerdings das getan, was ich als Nationalsozialist und als der Kämpfer auch in der Partei früher tat. Mir sofort das Abwehrinstrument gebildet. Und so wie ich in der Partei früher die Auffassung vertrat, es handelt sich nicht darum, dass wir immer nur stark genug sind, um Schläge des anderen auszuhalten, sondern es handelt sich darum, dass wir stark genug werden, Schläge sofort zu vergelten. So habe ich auch das staatspolitische Instrument, die deutsche Wehrmacht, genauso ausgebaut. Nicht um Schläge zu empfangen, sondern, wenn es schon nicht anders geht, um Schläge auszuteilen.